Wir folgen nochmal die beiden Foren, die wir zuvor hatten, kurz zusammenfassen, aber ich denke, dass die Gesprächspartner, die jetzt ein bisschen später gekommen sind, auch kurz wissen sollten, worüber wir geredet haben. Möchte ich meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorstellen. Ich fange jetzt einfach mal von meiner Seite aus rechts an, vom Zuschauer Sicht links. Frau, hat die Sonne heute drin geschienen? Ja, also Frau Halina Wawrzyniak, Mitglied des Bundestages für Die Linke und eben Vorstandsmitglied bei der TLG Verbundenen Genossenschaft in Gründung. Und da denke ich, sollten wir kurz mal hören, was die Beweggründe waren und welche Idee dahinter steckt. Wir haben Herrn Altmann von der Genossenschaft Bremer Höhe. Wir haben Herrn Rainer Wild vom Berliner Mieterverein, Geschäftsführer. Wir haben Frau Kern, die hatten wir eben schon kennengelernt, Vorstand BBU. Und so ganz zu meiner Linken, was ist was zu sagen? Nee, ganz zu meiner Linken, Katrin Lomscha, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Linksfraktion. Und das wird so interessant, nicht nur wohnungspolitische Sprecherin und baupolitische Sprecherin, sondern auch stadtentwicklungspolitische Sprecherin. Und wir hatten eben ja im letzten Forum so einen Touch ja schon mal zu gucken, ob man nicht auch aus der Sicht der Stadtentwicklung bestimmte Sachen diskutieren sollte. So, kurz zusammengefasst, was haben wir bisher heute gehört? Wir hatten, denke ich, zwei hervorragende Foren, wir hatten auch hervorragende Kurzreferate, die aus meiner Sicht mir alle was gebracht haben und nochmal meinen Blick auf Genossenschaften geschärft und sensibilisiert haben. Vor allen Dingen in der Frage, wie vielfältig Genossenschaften sind. Da hat uns Frau Neumann-Krusel ja darauf hingewiesen, in der Frage eben der alten Genossenschaften, die um den Jahrhundertwechsel 1800, 1900 gegründet wurden, die Arbeiterwohngenossenschaften aus den 50er und 60er Jahren und dann eben auch die, die Neugründungen in den 90er Jahren und das eben aktuell mit sehr verschiedenen unterschiedlichsten Ansätzen. Wir haben, das wird jetzt auch sehr wichtig sein für die Debatte, mitbekommen, dass die Genossenschaften sehr unterschiedlich aufgestellt sind, was ihre wirtschaftliche Potenz betrifft, aber auch die Größe, die ist halt entscheidend für die Frage, was kann man beeinflussen, was kann man machen. Also wir haben gehört von Genossenschaften, nennen die Zahl einfach mal so wieder, weil es hervorragend widerspiegelt zwischen 10 Genossen und 10 Wohnungen und 10.000 Wohnungen. Also da muss man auch gucken, dass man da unterschiedlich herangeht. Mir ist deutlich geworden, das ist nochmal schön gesagt von Frau Neumann-Kosel, der Zweck, die Aufgabe von Genossenschaften, eben dafür zu sorgen, dass den Mitgliedern Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, die A, bezahlbar sind, aber auch vom Standard her eben auch eine Vorbildfunktion haben und haben sollen. Wir können auf keinen Fall das Problem der, ich sage jetzt mal ganz bewusst, zugespitzten Wohnungsnot oder der zugespitzten Wohnungssituation am Wohnungsmarkt lösen. Sie können punktuell was dazu beitragen. Darüber wollen wir jetzt gleich diskutieren. Und wir hatten eben in der letzten Runde so schöne Traumzahl. Ich fand die schön, die 20%. Ich werde es auch nicht darauf festnageln, Frau Kern. Ich habe es jetzt formuliert. Nein, weil einfach mir auch nochmal deutlich wurde, wenn man sich den Wohnungsmarkt anguckt, und alle haben ja darauf auch hingewiesen, aus den verschiedensten Sichtweisen, der Wohnungsmarkt in Berlin, ich sage jetzt mal nicht nur in Berlin, ist angespannt. Und wenn man sich den Wohnungsmarkt anguckt und genau hinsieht und sagt, so, wer ist denn der Akteur auf diesem Wohnungsmarkt, dann haben wir eben auf der einen Seite eben die Mietwohnungen und auf der anderen Seite das Privateigentum und dann eben die dritte Säule, von der wir eben hoffen, dass sie wächst, die Genossenschaften, wo wir eben gehört haben, dass in Berlin der Anteil an dem Wohnungsbestand eben um die 11% liegt. So, und da war eben der Kerngedanke eben heute zu diskutieren, wie können wir diese... Bitte? Der Kerngedanke fand ich jetzt gut. Ja. Da war jetzt der Kerngedanke auf der einen Seite eben heute zu gucken, wie können wir mit den Genossenschaften, wie kann die Politik sie unterstützen, welche Anforderungen haben die Genossenschaften an Politik, aber eben auch den anderen Punkt, darauf will ich hinweisen und deswegen ist nicht auch nicht ohne Grund auch Herr Wild hier, da sehen wir natürlich auch die Situation angespannter Wohnungsmarkt mit Auswirkungen auf Mieterinnen und Mietern, mit Verdrängungseffekten aus bestimmten Wohngegenden in der Stadt. Und bei mir ist es so, wenn ich so inzwischen zu Mieterversammlungen gehe, von Mieterinnen und Mietern aus Wohnprojekten, aber eben auch meinetwegen von Straßenzügen oder mir fällt der Barbarossa-Platz dabei ein, dann kommt eben zunehmend der Gedanke hoch, wieso lässt man denn zu, dass Investoren, die, von denen man von vornherein weiß, dass sie die Häuser kaufen, um damit zu spekulieren oder Maximalprofite rauszuholen, wieso lässt denn die Politik zu, dass die diese Wohnungen kaufen können, und da kann man nicht etwas dagegen setzen. Und da kommt interessanterweise, aus welcher Sichtweise auch immer, der Gedanke hoch, es ist nicht möglich, eine Genossenschaft zu gründen, es ist nicht möglich, sich zusammenzutun, in welcher Form zunächst mal auch immer, aber unter dem genossenschaftlichen Gedanken, oder können andere für uns, Genossenschaften, aber waren wir aber schon gewesen, solche Wohnungen aufkaufen, damit wir auch in diesen Wohnungen bleiben können. Das war so eben jetzt mehr mein Ansatz für dieses dritte Forum jetzt. Wir werden jetzt ein bisschen verschieben, weil wir ganz konkrete Fragen mitbekommen haben. Aber bevor wir jetzt die Fragen aufgreifen, die uns hier mitgegeben wurden, oder die Prioritäten, die hier genannt wurden von den Akteuren in dem Forum 2, ich will sie nochmal nennen, als Anforderungen an die Politik. Das war eben die Frage, die Liegenschaftspolitik des Landes zu verändern, was auch immer das heißt, Bauplankosten zu senken. Es wurde von Fairness gegenüber Genossenschaften gesprochen, ein anderer Umgang mit Genossenschaften. Es ging auch um die Frage von zinslosen oder geringen zinsbezinsten Krediten. Es ging um die Frage Nachverdichtung, es ging um die Frage Eigeninitiative fördern, und es ging eben, weil das schöne Spiel von Katrin kam, um die Frage Ermessensspielräume, ob man da nicht ein bisschen mehr konkreter was machen kann. So, das waren die Punkte, die uns mitgegeben wurden, die ich auch gleich vertiefen möchte. Aber anfangen möchte ich mit der Bremer Höhe. Ich habe in Vorbereitung in dieses Gespräches mitbekommen, dass die Bremer Höhe sich zunächst mal gegründet hatte aus rund 40, 45 Mitgliedern und einigen wenigen 8 Unterstützern. Eben weil es auch bei Ihnen darum ging, dass die Häuser, in denen Sie gewohnt haben, verkauft werden sollten, und die das von einem Investor, und Sie da Eigeninitiative ergriffen haben und dann praktisch dann diese Wohnung erworben haben. Und aus diesen 48 Genossen haben Sie heute Bestände von 600 Wohnungen. Das heißt, Sie haben also dazu gekauft. Und ich würde mal gerne kurz interessieren, wie das so abgelaufen ist, verbunden mit einer Frage, die dann auch in Richtung Frau Watzlinger nachher rübergeht. Wir haben ja eben gelernt, dass eben, man muss eben halt, man ist halt Genosse in so einer Genossenschaft und ist Genossenschaftsmitglied, und man tritt dann entweder bei, oder ist es schon immer gewesen, weil die Familie da war. Bei Ihnen war es ja aber so, Sie haben Wohnungen aufgekauft, und sind denn die Mieterinnen, die da in diesen Wohnungen waren, dann automatisch Genossen geworden? Oder, na, ich führe dann Sie mal kurz.